Kapitel 3. Am nächsten Abend bringen die Vögel wieder ein Kleid und Schuhe, schöner als am Tag davor. Wieder geht Aschenputtel zum Ball, wieder tanzt sie den ganzen Abend mit dem Prinzen. Und wieder läuft sie am Ende weg. Am dritten Tag sind Rosa und Bella sehr nervös. Der Prinz hat noch gar nicht mit ihnen getanzt, immer nur mit dieser fremden Frau. Heute müssen sie besonders schön sein. Aschenputtel, hilf mir beim Anziehen. Aschenputtel, mach mir die Haare. Pass doch auf, du dummes Ding. Ich muss heute die Schönste sein. Und jetzt lass uns in Ruhe, verschwinde. Lina geht traurig zum Grab. Heute tanzt der Prinz sicher mit Rosa oder Bella. Und morgen ist eine von ihnen seine Braut. Da bringen die Tauben ihr ein neues Kleid. Lina staunt. So ein schönes Kleid habe ich noch nie gesehen. Es ist ganz aus Silber und Gold. Jetzt sehe ich fast aus wie eine Prinzessin. Sie läuft schnell zum Schloss und öffnet die Tür zum Ballsaal. Sie hört die Musik und die Stimmen der Gäste. Sie sieht die Menschen im Licht der tausend Kerzen. Sie... Oh! Der Prinz tanzt mit Bella. Sie ist sehr hübsch in ihrem orange-roten Kleid. Was hab ich mir nur gedacht, denkt Lina, dass der Prinz wieder den ganzen Abend mit mir tanzt? Mit dem Aschenputtel? Ach, ich bin ja so dumm. Sie will schon weggehen. Da sieht der Prinz sie. Er lässt Bella stehen mitten im Tanz und kommt zu ihr. Er nimmt ihre Hand und sagt, »Ich warte schon die ganze Zeit auf Sie. Wollen wir tanzen?« Es ist Lina egal, dass Bella sie böse ansieht und dass die Leute im Saal über sie reden. Sie tanzt den ganzen Abend mit dem Prinzen und ist einfach nur glücklich. Aber jeder Ball ist irgendwann zu Ende. Die Musik hört auf, die Leute trinken aus und gehen nach Hause. Als alle weg sind, steht Lina allein mit dem Prinzen auf der großen Treppe vor dem Schloss. Sie schauen beide in den Himmel, zu den Millionen Sternen. Der Prinz nimmt ihre Hand, sie sehen sich lange an und... Lina läuft weg. Es ist vorbei. Der schöne Traum ist zu Ende. Der Prinz soll an diesen Moment auf der Treppe denken, wenn er sich an mich erinnert, denkt sie, wie wir uns an den Händen gehalten und in die Augen gesehen haben. Zweimal ist die schöne Fremde schon weggelaufen, aber dieses Mal ist der Prinz vorbereitet. Er hat Pech auf die Treppe gestrichen. Lina läuft schnell und achtet nicht darauf. So verliert sie einen Schuh. Und den holt er sich nun.